Mauser. Die Revolution frisst ihre Kinder. Ist das die bittere Lehre jeder Revolution? Diese Frage stellt sich wieder mit neuer Dringlichkeit, wenn man die aktuelle Lage in Ägypten oder in Libyen betrachtet. Es ist ein unauflösbares Dilemma, in dem sich jedes radikale politische Handeln verfängt. Eben das konstatierte Heiner Müller klarsichtig in seinem Theatertext Mauser, den er 1970 schrieb. Es ist eine Antwort auf Brechts berühmtes revolutionäres Lehrstück Die Maßnahme und zugleich eine Absage an jede eindeutige belehrende Parabel. In einer geradezu liturgischen Form widerlegt Müller die Annahme, dass der Zweck die Mittel heiligt. Mauser wurde in der DDR als konterrevolutionär eingestuft und seine Aufführung verboten. Uraufgeführt wurde das Theaterstück 1975 in Texas, an einem amerikanischen Studententheater. Ich denke, dass wir uns vom Lehrstück bis zum nächsten Erdbeben verabschieden müssen, schrieb Müller in einem Brief. Was bleibt? Einsame Texte, die auf Geschichte warten. Die Geschichte hat ihn wieder eingeholt, den Text Mauser von Heiner Müller und seine Hörspielinszenierung von Wolfgang Rindfleisch aus dem Jahr 1992. Der glücklose Engel. Hinter ihm schwemmt Vergangenheit an, schüttet Geröll auf Flügel und Schultern, mit Lärm wie von begrabenen Trommeln. Während vor ihm sich die Zukunft staut, seine Augen eindrückt, die Augäpfel sprengt wie ein Stern, das Wort umdreht zum tönenden Knebel, ihn wirkt mit seinem Atem. Eine Zeit lang sieht man noch sein Flügel schlagen, hört in das Rauschen die Steinschläge vor, über, hinter ihm niedergehen, lauter, je heftiger die vergebliche Bewegung, vereinzelt, wenn sie langsamer wird. Dann schließt sich über ihm der Augenblick. Auf dem schnell verschütteten Stehplatz kommt der glücklose Engel zur Ruhe, wartend auf Geschichte, in der Versteinerung von Flug, Blick, Atem, bis das erneute Rauschen mächtiger Flügelschläge sich in Wellen durch den Stein fortpflanzt und seinen Flug anzeigt. Heiner Müller, Mauser. Du hast gekämpft an der Front des Bürgerkriegs. Der Feind hat keine Schwäche gefunden an dir. Wir haben keine Schwäche gefunden an dir. Jetzt bist du selber eine Schwäche, die der Feind nicht finden darf an uns. Du hast den Tod ausgeteilt in der Stadt Witebsk an die Feinde der Revolution mit unserem Auftrag. Wissend, das tägliche Brot der Revolution in der Stadt Witebsk, wie in anderen Städten, ist der Tod ihrer Feinde. Wissend, das Gras noch müssen wir ausreißen, damit es grün bleibt. Wir haben sie getötet mit deiner Hand. Aber an einem Morgen in der Stadt Witebsk hast du getötet, selbst mit deiner Hand. Nicht unsere Feinde, nicht mit unserem Auftrag. Und musst getötet werden. Selbst ein Feind. Tu deine Arbeit auf dem letzten Platz, an den die Revolution dich gestellt hat, den du nicht verlassen wirst, auf deinen Füßen an der Wand, die deine letzte sein wird, wie du getan hast deine andere Arbeit, wissend, das tägliche Brot der Revolution in der Stadt Witebsk, wie in anderen Städten, ist der Tod ihrer Feinde. Wissend, das Gras noch müssen wir ausreißen, damit es grün bleibt. Ich habe meine Arbeit getan. Tu deine letzte. Ich habe getötet für die Revolution. Stirb für sie. Ich habe einen Fehler begangen. Du bist der Fehler. Ich bin ein Mensch. Was? Ich bin ein Mensch. Was ist? Ich bin ein Mensch. Was ist das? Ich will nicht sterben. Gefängnissen von Omsk bis Odessa wurde mir der Text auf den Leib geschrieben, gelesen unter Schulbänken und auf dem Abtritt. Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Mit Faust und Kolben, mit Stiefel, Absatz und Schuhspitze, dem Sohn des Kleinbürgers mit eigenem Samovar zubereitet auf dem zerknieten Dielenholz, vor der Ikone für eine geistliche Laufbahn. Aber ich trat bei Zeiten aus dem Startloch, in Versammlungen, Demonstrationen, Streiks, niedergeritten von rechtgläubigen Kosaken, von trägen Beamten lustlos gefoltert, lernte ich nichts über das Leben nach dem Tod. Töten lernte ich in den langdauernden Kämpfen gegen die Umklammerung zur Zeit des Stirb oder Töte. Wir sagten, wer nicht töten will, soll auch nicht essen. Das Bajonett in einen Feind rennen, Kadett, Offizier oder Bauer, der nichts begriffen hat. Wir sagten, es ist eine Arbeit wie jede andere, Schädel einschlagen und schießen. Aber an einem Morgen, an einem Morgen in der Stadt Witebsk, mit nahem Schlachtlärm, mit nahem Schlachtlärm erteilte die Revolution, erteilte die Revolution mir. Mir mit der Stimme der Partei. Mit der Stimme der Partei den Auftrag. Den Auftrag, das Revolutionstribunal zu übernehmen in der Stadt. Vitebsk, das den Tod austeilt. Austeilt an die Feinde. An die Feinde der Revolution. Die Feinde der Revolution in der Stadt. Vitebsk. Du hast gekämpft an der Front des Bürgerkriegs. Der Feind hat keine Schwäche gefunden an dir. Wir haben keine Schwäche gefunden an dir. Verlass die Front und stell dich an den Platz, auf den die Revolution dich braucht, von nun an, bis sie dich braucht auf einem anderen Platz. Für unseren Kampf in unseren Brücken. Teile den Tod aus an die Feinde der Revolution. Und ich war einverstanden mit dem Auftrag. Einverstanden. Wissend, das tägliche Brot der Revolution ist der Tod ihrer Feinde. Wissend, das Gras noch müssen wir ausreißen, damit es grün bleibt. War ich einverstanden mit dem Auftrag, den die Revolution mir erteilt hatte, mit der Stimme der Partei im Schlachtlärm. Einverstanden. Und dieses Töten war ein anderes Töten. Und es war eine Arbeit wie keine andere. Töten, eine Arbeit. Eine Arbeit. Deine Arbeit fängt heute an. Der sie getan hat vor dir, muss getötet werden, vor morgen. Selbst ein Feind. Warum er? Vor meinem Revolver drei Bauern, Feinde der Revolution aus Ungesundheit. Auf ihren Rücken die Hände, gebunden mit Stricken, sind zerarbeitet. An den Revolver gebunden, mit dem Auftrag der Revolution ist meine Hand, mein Revolver gerichtet auf ihren Nacken. Ihre Feinde sind meine Feinde, ich weiß es. Aber die vor mir stehen, Gesicht zum Steinbruch, wissen es nicht. Und ich, der es weiß, habe keine andere Belehrung für ihre Unwissenheit als die Kugel. Ich habe den Tod ausgeteilt, der Revolver meine dritte Hand. An die Feinde der Revolution in der Stadt Vitebsk. Wissend, das tägliche Brot der Revolution ist der Tod ihrer Feinde. Wissend, das Gras noch müssen wir ausreißen, damit es grün bleibt. Wissend, mit meiner Hand tötet die Revolution. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann nicht mehr töten. Ich nehme meine Hand aus dem Auftrag, den die Revolution mir erteilt. An einem Morgen in der Stadt Vitebsk, mit der Stimme der Partei im Schlachtlärm. Ich beschneide die Stricke an den Händen unserer Feinde, die gezeichnet sind mit der Spur ihrer Arbeit als meinesgleichen. Ich sage, eure Feinde sind unsere Feinde. Ich sage, geht zurück an eure Arbeit. Gingen zurück. An ihrer Arbeit drei Feinde der Revolution unbelehrt. Als er seine Hand aus dem Auftrag nahm. Aus dem Auftrag nahm, den die Revolution ihm da erteilt den hatte. Die Revolution ihm erteilt hatte. An einem Morgen in der Stadt Vitebsk. An einem Morgen in der Stadt Vitebsk. Mit der Stimme der Partei im Schlachtlärm war sie eine Hand mehr. Mit der Stimme der Partei im Schlachtlärm war sie eine Hand mehr an unserer Kehle. Deine Hand ist nicht deine Hand. Nämlich deine Hand ist nicht deine Hand. Meine Hand nicht. So wie meine Hand ist nicht meine Hand ist. Die Revolution gesiegt hat endgültig in der Stadt Vitebsk wie in anderen Städten. Nämlich die Unwissenheit kann nämlich töten. Die Unwissenheit kann töten. So wie der Stahl töten kann. So wie der Stahl töten kann und aber das Wissen Fieber nicht. Aber das Wissen genügt nicht, sondern die Unwissenheit muss aufhören ganz. Sondern das Töten ist und nicht genügt das Töten, sondern das Töten muss gelernt werden. Ist eine Wissenschaft, damit es aufhört. Und muss gelernt werden. Denn das Natürliche ist nicht natürlich. Damit es aufhört. Sondern das Gras müssen wir ausreißen. Denn das Natürliche ist nicht natürlich. Und das Brot müssen wir ausschneiden. Sondern das Gras müssen wir ausreißen und das Brot müssen wir ausspeien, bis die Revolution gesiegt hat, endgültig in der Stadt Vitebsk, wie in anderen Städten, damit das Gras grün bleibt und aufhört der Hunger, der auf sich selber besteht, als sein Eigentum. Der auf sich selber besteht, als sein Eigentum. Der Revolution. Ist ein Feind der Revolution. Denn unsersgleichen wie andere Feinde, denn unsersgleichen ist nicht. Unsersgleichen ist nicht. Und wir sind es nicht. Die Revolution selbst ist nicht eins mit sich selber. Die Revolution selbst ist nicht eins mit sich selber, sondern mit Trauer. Der Feind mit Klaue und Zahn, Bajonett und Maschinengewehr, schreibt in ihr lebendes Bild, schreibt in ihr lebendes seine Bild, seine schrecklichen Züge und seine Wunden vernarben auf unserem Gesicht. Wozu das Töten und wozu das Sterben, wenn der Preis der Revolution die Revolution ist, die zu Befreienden der Preis der Freiheit? Das oder anderes schrie er gegen den Schlachtlärm, der zugenommen hatte und noch zunahm. 1000 Hände an unserer Kehle war gegen den Zweifel an der Revolution kein anderes Mittel als der Tod des Zweiflers. Und ich hatte kein Auge für seine Hände, als er vor meinem Revolver stand, Gesicht zum Steinbruch. Ob sie zerarbeitet waren oder nicht zerarbeitet, aber sie waren gebunden, fest mit Stricken. Und wir töteten ihn mit meiner Hand. Wissend, das tägliche Brot der Revolution ist der Tod ihrer Feinde, wissend, das Gras noch, müssen wir ausreißen, damit es grün bleibt. Ich wusste es, andere töten am anderen Morgen und am dritten Morgen wieder andere. Und sie hatten keine Hände und kein Gesicht, sondern das Auge, mit dem ich sie ansah, und der Mund, mit dem ich redete zu ihnen, war der Revolver und mein Wort die Kugel. Und ich vergaß es nicht, wenn sie schrien, wenn mein Revolver sie in den Steinbruch warf. Feinde der Revolution zu anderen Feinden. Und es war eine Arbeit wie jede andere. Ich wusste, wenn man in einen Menschen hineinschießt, fließt Blut aus ihm, wie aus allen Tieren. Wenig unterscheidet die Toten und nicht lang das Wenige. Aber der Mensch ist kein Tier. Am siebenten Morgen sah ich ihre Gesichter. Auf ihren Rücken die Hände gebunden mit Strick, mit den Spuren ihrer verschiedenen Arbeit. Wenn sie warteten, Gesicht zum Steinbruch, auf den Tod aus meinem Revolver und Platz nahm, zwischen Finger und Abzug, der Zweifel, beschwerend, mit den Getöteten von sieben Morgen, meinen Nacken, der das Joch der Revolution trägt, damit zerbrochen werden alle Joche. Und meine Hand, die gebunden ist an den Revolver, mit dem Auftrag der Revolution gegeben, an einem Morgen in der Stadt Witebsk mit der Stimme der Partei im Schlachtlärm den Tod auszuteilen an ihre Feinde, damit das Töten aufhört. Und ich sprach das Kommando an diesem Morgen wie am ersten Morgen. Tod den Feinden der Revolution. Teilte den Tod aus, aber meine Stimme sprach das Kommando wie nicht meine Stimme, und meine Hand teilte den Tod aus wie nicht meine Hand, und das Töten war ein anderes Töten, und es war eine Arbeit wie keine andere. Und am Abend sah ich mein Gesicht, das mich ansah mit nicht meinen Augen, aus dem Wandspiegel, der vielmal geborsten war bei der Beschießung der vielmal eroberten Stadt. Und in der Nacht war ich kein Mann, beschwert mit den Getöteten von sieben Morgen. Mein Geschlecht, der Revolver, der den Tod austeilt, an die Feinde der Revolution, Gesicht zum Steinbruch. Warum ich? Entlasst mich aus dem Auftrag, für den ich zu schwach bin. Warum dich? Ich habe gekämpft an der Front des Bürgerkriegs. Der Feind hat keine Schwäche gefunden an mir. Ihr habt keine Schwäche gefunden an mir. Jetzt bin ich selber eine Schwäche, die der Feind nicht finden darf an uns. Ich habe den Tod ausgeteilt in der Stadt Witebsk, an die Feinde der Revolution in der Stadt Witebsk. Wissend, das tägliche Brot der Revolution ist der Tod ihrer Feinde. Wissend, das Gras noch müssen wir ausreißen, damit es grün bleibt. Ich vergaß es nicht am dritten Morgen und am siebten nicht, aber am zehnten Morgen weiß ich es nicht mehr. Töten und töten. Und jeder Dritte vielleicht ist nicht schuldig, der vor meinem Revolver steht, Gesicht zum Steinbruch. In diesem Kampf, der nicht aufhören wird, in der Stadt Witebsk wie in anderen Städten, als mit unserem Sieg oder Untergang, verrichten mit zwei schwachen Händen wir, jeder die Arbeit von 2000 Händen, gebrochenen Händen, Händen gebunden mit Ketten und Stricken, Händen abgehauen, Händen an unserer Kehle. 1000 Hände an unserer Kehle haben wir keinen Atem zu fragen nach Schuld oder Unschuld. Jede Hand an unserer Kehle oder nach Herkunft, ob sie zerarbeitet ist oder nicht zerarbeitet, ob das Elend sie um unseren Hals krümmt und die Unwissenheit über die Wurzel des Elends oder die Furcht vor der Revolution, die es ausreißt mit der Wurzel. Wer bist du anderer als wir oder besonderer, der auf seiner Schwäche besteht? Der Ich sagt mit deinem Mund, ist ein anderer als du. Nicht ehe die Revolution gesiegt hat, endgültig in der Stadt Witebsk wie in anderen Städten, bist du dein Eigentum. Mit deiner Hand tötet die Revolution. Mit allen Händen, mit denen die Revolution tötet, tötest du auch. Deine Schwäche ist unsere Schwäche. Dein Gewissen ist die Lücke in deinem Bewusstsein, die eine Lücke an unserer Front ist. Wer bist du? Ein Soldat der Revolution. Willst du also, dass die Revolution dich entlässt aus dem Auftrag, für den du zu schwach bist, der erfüllt werden muss, von dem einen oder von dem anderen? Nein! Und das Töten ging weiter, Gesicht zum Steinbruch. Im langen Angstschweiß. Am nächsten Morgen vor meinem Revolver ein Bauer. Wie vor ihm seinesgleichen an anderen Morgen. Wie vor mir meinesgleichen vor anderen Revolvern. Im Nacken Angstschweiß. Vier Kämpfer der Revolution hat er verraten an unseren und seinen Feind. Im Nacken Angstschweiß. Stehend vor anderen Revolvern. Deinesgleichen ist getötet worden und meinesgleichen 2000 Jahre lang mit Radgalgen, Strick, Halseisen, Knute, Katorga von meines Feindesgleichen, der sein Feind ist. Mit und Rad, mein Revolver gerichtet Galgen, auf sein Genick jetzt. Ich, Halseisen, Radgalgen, Strick, Knute, Halseisen, Katorga. Knute, Katorga. Ich vor meinem Revolver, Gesicht zum Steinbruch. Ich, mein Revolver, gerichtet auf mein Genick. Wissend mit meiner Hand tötet die Revolution austilgend Draht, Galgen, Strick, Halseisen, Knute, Katorga und Draht, es nicht Galgen, wissend Strick, vor meinem Halseisen, Revolver Knute, ein Mensch, Katorga. Ich zwischen Hand und Revolver, Finger und Abzug, ich Nacken, Angst, Lücke in meinem Bewusstsein an unserer Front. Mit Draht, Galgen, Strick, Halseisen, Knute, Katorga. Nicht Menschen zu töten ist dein Auftrag, sondern Feinde. Nämlich der Mensch ist unbekannt. Wir wissen, dass das Töten eine Arbeit ist, aber der Mensch ist mehr als seine Arbeit. Nicht ehe die Revolution gesiegt hat, endgültig in der Stadt Witebsk wie in anderen Städten, werden wir wissen, was das ist, ein Mensch. Nämlich, er ist unsere Arbeit, der Unbekannte hinter den Masken, der Begrabene im Kot seiner Geschichte, der Wirkliche unter dem Aussatz, der Lebendige in den Versteinerungen. Denn die Revolution zerreißt seine Masken, tilgt seinen Aussatz, wäscht aus dem steinharten Kot seiner Geschichte sein Bild. Der Mensch mit Klaue und Zahn, Bajonett und Maschinengewehr, aufstehend aus der Kette der Geschlechter, zerreißend seine blutige Nabelschnur, im Blitz des wirklichen Anfangs erkennend sich selber, einer den anderen nach seinem Unterschied. Mit der Wurzel gräbt aus dem Menschen den Menschen. Was zählt, ist das Beispiel. Der Tod bedeutet nichts. Aber im Schlachtlärm, der zugenommen hatte, und noch zunahm, stand mit blutigen Händen ich, Soldat und Bajonett der Revolution, und fragte mit meiner Stimme nach einer Gewissheit. Wird das Töten aufhören, wenn die Revolution gesiegt hat? Wird die Revolution siegen? Wie lange noch? Wird das Töten aufhören, wenn die Revolution gesiegt hat? Wird die Revolution siegen? Wie lange noch? Du weißt, was wir wissen. Wir wissen, was du weißt. Die Revolution wird siegen oder der Mensch wird nicht sein, sondern verschwinden in zunehmender Menschheit. Hineinschießt, bis der Mensch aufsteht aus den Trümmern des Menschen. Und als er geschossen hatte, wieder und wieder durch die aufplatzende Haut in das blutige Fleisch aufsplitternde Knochen, stimmte er mit den Füßen ab gegen den Leichnam. Ich nehme unter den Stiefel, was ich getötet habe. Ich tanze ich auf meinen Toten unter den Stiefel, was ich getötet habe. Mir nicht genügt, ich tanze auf meinem Toten mit stampfendem damit Tanzschritt. Die Revolution siegt mir nicht und aufhört das Töten, was sondern sterben es soll muss. Nicht mehr da sein. Damit und die Revolution siegt und verschwunden und aufhört im Gesicht das Töten, der Erde. Sondern es soll nicht mehr da Tisch. Sein und ganz nichts und verschwunden vom Gesicht der Erde. Für die Kommenden ein reiner Tisch. Was ich getäuscht habe, ich tanze auf meinem Toten mit stampfendem Tanzschritt. Mir nicht genügt es zu töten, was sterben muss, damit die Revolution siegt und aufhört das Töten, sondern es soll nicht mehr da sein, nicht ganz nichts. Verschwunden vom Gesicht der Erde, für die Kommenden ein reiner Tisch. Für die Kommenden ein reiner Tisch. Ich nehme unter den Stiefel, was ich getötet habe. Ich tanze auf meinem Toten mit stampfendem Tanzschritt. Mir nicht ich tanze genügt, auf meinem Toten töten, mit stampfendem Tanzschritt. Damit die Revolution sieht mir nicht genügt, und aufhört das Töten, sterben muss, damit sondern die Revolution es soll nicht mehr da sein, ganz nichts. sondern es soll nicht mehr da sein. Und ganz nichts Erde für die kommenden vom Gesicht der Erde. Für die kommenden ein reiner Tisch. Wir hörten sein Brüllen und sahen, was er getan hatte. Nicht mit unserem Auftrag. Und er hörte nicht auf zu schreien mit der Stimme des Menschen, der den Menschen frisst. Da wussten wir, dass seine Arbeit ihn aufgebraucht hatte und seine Zeit war abgelaufen und führten ihn weg, einen Feind der Revolution wie andere Feinde. Und nicht wie andere, sondern sein eigener Feind auch. Wissend, das tägliche Brot der Revolution ist der Tod ihrer Feinde. Wissend, das Gras noch müssen wir ausreißen, damit es grün bleibt. Aber er hatte seine Last abgeworfen, die zu tragende, bis die Revolution gesiegt hat. In seinem Nacken die Toten beschwerten ihn nicht mehr, die Beschwerlichen, bis die Revolution gesiegt hat, sondern seine Last war seine Beute. Also die Revolution hatte für ihn keinen Platz mehr und er selber hatte für sich keinen Platz mehr als vor den Gewehrläufen der Revolution. Nicht, ehe sie mich wegnahmen von meiner Arbeit und nahmen aus meiner Hand den Revolver weg. Und meine Finger krümmten sich noch wie um die Waffe. Verschieden von mir sah ich, was ich getan hatte. Und nicht, ehe sie mich wegführten, hörte ich meine Stimme und wieder den Schlachtlärm, der zugenommen hatte und noch zunahm. Mich aber führen meinesgleichen mich zur Wand. Aber führen meinesgleichen ich, zur Wand. Der mich es begreift, aber führen meinesgleichen zur Wand. Und ich, der es begreift. Und ich, der es begreift, begreife es nicht. Warum? Was wir wissen. Wir wissen, was du weißt. Deine Arbeit war blutig. Aber sie muss getan werden. Wie andere Arbeit. Von dem einen oder von dem anderen. Ich habe meine Arbeit getan. Seht meine Hand. Wir sehen, dass deine Hand blutig ist. Wie nicht? Lauter als der Schlachtlärm war das Schweigen in der Stadt Witebsk einen Augenblick lang. Und länger als mein Leben war der Augenblick. Ich bin ein Mensch, der Mensch ist keine Maschine. Töten und töten, der gleiche nach jedem Tod, konnte ich nicht. Gebt mir den Schlaf der Maschine. Nicht ehe die Revolution gesiegt hat, endgültig in der Stadt Witebsk wie in anderen Städten, werden wir wissen, was das ist. Ein Mensch. Ich will es wissen, jetzt und hier. Ich frage, an diesem Morgen in der Stadt Witebsk, mit blutigen Stiefeln auf meinem letzten Weg, der zum Sterben geführt wird, der keine Zeit hat, mit meinem letzten Atem jetzt und hier, frage ich die Revolution nach dem Menschen. Du fragst zu früh. Wir können dir nicht helfen. Und deine Frage hilft der Revolution nicht. Hör den Schlachtlärm. Ich habe nur eine Zeit. Hinter dem Schlachtlärm wie ein schwarzer Schnee wartet auf mich das Schweigen. Du stirbst nur einen Tod. Aber die Revolution stirbt viele Tode. Die Revolution hat viele Zeiten. Keine zu viel. Der Mensch ist mehr als seine Arbeit. Oder er wird nicht sein. Du bist nicht mehr, sondern deine Arbeit hat dich aufgebraucht. Du musst verschwinden vom Gesicht der Erde. Das Blut, mit dem du befleckt hast deine Hand, als sie eine Hand der Revolution war, muss abgewaschen werden mit deinem Blut vom Namen der Revolution, die jede Hand braucht. Aber deine Hand nicht mehr. Ich habe getötet mit eurem Auftrag. Und nicht mit unserem Auftrag. Zwischen Finger und Abzug der Augenblick war deine Zeit und unsere. Zwischen Hand und Revolver die Spanne war dein Platz in der Front der Revolution. Aber als deine Hand eins wurde mit dem Revolver und du wurdest eins mit deiner Arbeit und hattest kein Bewusstsein mehr von ihr, dass sie getan werden muss, hier und heute, damit sie nicht mehr getan werden muss und von keinem, war dein Platz in unserer Front ein Rücken. Und für dich kein Platz mehr in unserer Front. Schrecklich ist die Gewohnheit, tödlich das Leichte. Mit vielen Wurzeln in uns haust das Vergangene, das Auszureisende mit allen Wurzeln. In unserer Schwäche stehen die Toten auf, die zu Begrabenden wieder und wieder. Uns selber müssen wir aufgeben, jeder eine. Aber einer, den anderen dürfen wir nicht aufgeben. Du bist der eine und du bist der andere. Du bist der eine und du bist der andere, den du zerfleischt hast unter deinem Stiefel, der dich zerfleischt hat unter deinem Stiefel. Du hast dich aufgegeben, einer den anderen. Die Revolution gibt dich nicht auf. Lern sterben. Was du lernst, vermehrt unsere Erfahrung. Stirb lernend. Gib die Revolution nicht auf. Das Nichts ist dein Eigentum.

Produktion Deutschlandsender Kultur 1992.